Erst am dritten Tag zog Esther königliche Kleider an und stellte sich in den inneren Hof des Palastes, während der König auf seinem Thron saß, direkt gegenüber dem Eingang. Zweiter, als der König Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Daraufhin trat Esther näher und berührte die Spitze des Zepters. Dritter, der König fragte sie: Was ist los, Königin Esther, und was wünschst du dir? Selbst wenn es die Hälfte des Königreichs wäre, soll es dir gegeben werden. Vierter, Esther antwortete: Wenn es dem König gefällt, dann sollen der König und Haman heute zu dem Festmahl kommen, das ich für ihn vorbereitet habe. Fünfter, der König befahl: Holt Haman schnell, damit wir Esthers Wunsch erfüllen können. Als der König und Haman dann zu dem Festmahl kamen, das Esther vorbereitet hatte, sechster fragte der König Esther beim Weintrinken: Was ist deine Bitte, damit sie dir erfüllt wird? Und was wünschst du dir? Selbst wenn es die Hälfte des Königreichs wäre, soll es dir gegeben werden. Siebter, Esther antwortete: Meine Bitte und mein Wunsch ist, achter, wenn ich die Gunst des Königs habe und wenn es dem König gefällt, meine Bitte und meinen Wunsch zu erfüllen, dann sollen der König und Haman zu einem weiteren Festmahl kommen, das ich für sie vorbereiten werde. Morgen werde ich dann sagen, was ich wirklich möchte. Neunter, an diesem Tag ging Haman fröhlich und gut gelaunt nach Hause. Als Haman aber Mardachai am Königstor sah und dieser weder Aufstand noch Angst vor ihm zeigte, wurde Haman sehr wütend auf Mardachai. Zehnter, doch Haman beherrschte sich. Als er zu Hause ankam, schickte er nach seinen Freunden und seiner Frau Seres, um sie zu holen. Elfter, Haman erzählte ihnen von seinem großen Reichtum, seinen vielen Söhnen und wie der König ihn vor allen Fürsten und Dienern geehrt und ausgezeichnet hatte. Zwölfter, Haman sagte: Königin Esther hat außer mir niemanden mit dem König zu dem Festmahl eingeladen, das sie vorbereitet hatte. Und auch für morgen hat sie mich mit dem König eingeladen. Dreizehnter, aber all das ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mardachai am Königstor sitzen sehe. Vierzehnter, seine Frau Seres und alle seine Freunde antworteten ihm: Man soll einen Galgen bauen, 50 Ellen hoch. Und morgen früh sollst du dem König sagen, dass Mardachai daran gehängt werden soll. Danach kannst du fröhlich mit dem König zum Festmahl gehen. Dieser Vorschlag gefiel Haman sehr, und er ließ den Galgen bauen.